Das ist die große New York-Folge. Moment. Die New York-Gala. Hör auf jetzt. Herzlich stopp. Oh mein Gott. Du bist schon wieder so halt aufgeregt. Halt mich zurück. Stefan, komm mal hier. Komm mal, leg dich mal ganz kurz hin. Ich komme noch mal klar. Du hast einen hochroten Kopf. Du hast drei Brillen auf heute. Du hast die Haare nicht gemacht. 4 Swagways klemmen unter deinen Füßen. Ich habe mein Getränk zu Hause draußen vergessen. Draußen vorm Raum vergessen. Kann ich dein Getränk vielleicht? Geh nochmal raus, atme nochmal tief durch, komm nochmal rein. Sie hören gleich eine fantastische Anmoderation von Stefan Tietze. Freuen Sie sich drauf. Der Mann, das junge Nachwuchs, habe ich letztens gelesen, das junge Nachwuchstalent Stefan Tietze. Hey, danke. Bleibt ruhig sitzen. Ich bin's doch nur. Euer Stefan. Das Fun steht wie immer für fantastische Gags. Ich freue mich für uns, dass wir zu einer neuen Folge zusammengekommen sind. Ich trinke kurz einen Schluck. Mhm. Weil es so warm draußen ist. Und dann trocknet man ein, wie eine Pflanze. Wie was meine, sind die drei großen P des Podcastings? Pflanzen, Podcasten selber, klar, natürlich, einfach, easy. Und Porno. Porno? Tatsächlich? Ja, ja. Wie viele Pornos hast du dir zur Vorbereitung angeschaut? 23. Ja. Warum genau 23? Was ist beim 23. passiert, dass du gesagt hast, reicht? Naja, 23 ist erstmal eine Primzahl. Ja? Ja. Eine ganze Nation bewegt ihre Augen nach oben rechts bei dieser Aussage. So, aber wenn ihr jetzt gerade in der U-Bahn... Links oder oben rechts würde mich interessieren. Rechts. Wenn ihr jetzt gerade in der U-Bahn Leute gesehen habt, die auch ihre Augen ruckartig nach oben rechts bewegt haben, dann wisst ihr, ein Podcast-UFO-Hörer, den es vielleicht anzusprechen und zu umwerben gilt... Hat nachgedacht, ob 23 eine Primzahl ist. Ja, und es ist... Eine Primzahl. Eine von vielen, würde ich sagen. Warum guckt man denn nach oben links, ist die Frage. Weil nämlich da die logische Das Gehirn ist. Ja, nur oben links. Aber woher weiß das Gehirn, wo die logische Hälfte ist? Das weißt du ja nicht, ist unterbewusst. Weißt du es bestimmt. Nein. Ich habe mal gehört, dass... Nein. Ich möchte ganz kurz Ocean's 11 zitieren. Mach das Bit kurz. Du schaust nach oben links, nee, warte, was war der Unterschied? Das eine ist gerade alles Ocean's 11. Er hat auch nachgedacht. Ja, genau. Das warte kurz. George Clooney, ganz kurz, sorry. Gib mir eine Sekunde, sorry. Mit dem. Das ist eine geile Stelle. Achte mal auf das Mikro im Bild. Warte mal ganz kurz. Paul, kannst du noch mal ganz kurz kommen? Nee, oben links ist, wenn du die Antwort nicht weißt. Und oben rechts ist, wenn du lügst, glaube ich. Ja, wenn du gerade nach einem besseren Gag suchst. Das sind die beiden Varianten. Entweder du versuchst zu lügen oder du weißt es nicht und denkst dir was Neues aus. Und wo guckt man hin, wenn man einen besseren Gag sucht? Direkt in die Augen von Matt Damon. Das ist immer die direkt auf witze.com. Ja. Unser heutiges Thema hat Stefan mitgebracht tatsächlich heute. Heißt Rodung. Wir schauen uns heute mal an. Brandrodung. Ich finde das spannend. Eigentlich geht. Wo hört es auf? Wo fängt es an? Was bringt es für Vorteile? Wir alle haben schon mal gerodet. Wir alle lieben es zu rodeln. Ich war jetzt wirklich eine Woche konstant mit Stefan unterwegs. Und das Wort, das man wirklich am meisten hört, ist Roden. Die ganze Zeit. Rodeln. Irgendwie, oh, lass uns doch ein Quiz machen. Wann war die größte Rodung der Geschichte? Und du 1926. Wie nennt man die Technik, die Rodung? Es ist immer dasselbe einfach. Das war jetzt im Gag geschuldet. Tag. Aber wie war es denn wirklich mit mir eine Woche lang in New York? Ich meine, wir mussten sogar in einem Zimmer schlafen. Wir hatten zwar eigene Betten, was nicht ganz... Ich dachte ja, okay, ich bin davon ausgegangen, die Firma bezahlt das. Ich habe mich schon da in einem Bademantel über die goldenen Flure flanieren sehen. Was du auch gemacht hast, in Harlem, aber ist eine andere Geschichte. Kam nicht gut an mit den Einheimischen. Inuit, sagt man, glaube ich. Und dann hatten wir tatsächlich zwei eigene Betten, was nicht geplant war. Selbstverständlich war eigentlich sollten sechs Leute bei uns im Apartment. Es waren nachher vier und es war immer noch sehr eng. Die anderen beiden wurden auf dem Weg dahin erschossen, tatsächlich. Aber das war eigentlich ganz gut. Aber das war ganz gut, weil wir haben uns dann dazu entschlossen, dass wir zusammen ein Zimmer hatten mit jeweils einem Bett, haben uns aber dazu entschlossen, die Tür offen zu lassen, damit nicht so eine beklemmende Seife-Atmosphäre aufkommt. Damit niemand denkt, was kann da gerade drin vorgehen, weil sie sehen, was drin vorgeht, was dafür geführt hat, dass es noch awkwarder war, weil unsere Mitbewohner dann immer irgendwie nachts aufs Klo gegangen sind und gesehen haben, wie wir wild aufrecht im Bett stehen, uns gegenseitig selbstbefriedigen. Aber das Beste ist echt, wenn Leute denken, du schläfst, aber du siehst, wie sie sich Mühe geben, dich nicht aufzuwecken. Ja. Und dann sieht man so verbuschelte Haare, einfach über so einen Haarknäuel sieht man über die Flure schleichen. Und das Schönste ist, und die einfach nicht hinkriegen. Das Schönste ist, wenn Leute sich dann noch irgendwo die Zehen anschlagen. Und dann will ich ganz leise Schmerzen. Immer den machen. Und bei mir die erste Nacht tatsächlich hatten wir über unserem Herd so eine Lampe und ich bin mitten in der Nacht aufs Klo gegangen und habe diese Lampe nicht ausbekommen, weil ich den Schalter nicht gefunden habe. Und das muss auch lustig ausgesehen haben, wo ich mitten in der Nacht verschlafen irgendwie auf alle möglichen Stellen gedrückt habe, die so eine Küche hat, um diese Lampe auszukriegen, die einfach nicht ausmachbar ist. Erinnert mich tatsächlich an die Geschichte von meinem Onkel, Ja. Habe ich vielleicht schon mal, mein Onkel hat mal bei mir geschlafen, in meinem Bett. Und komm, ich zeig dir mal einen richtigen Onkel. Der hat auch eine Menge rumgedrückt, bevor er den richtigen Knopf gefunden hat, sag ich mal. Und ich hatte so rechts, die rechte Wand von mir war so eine riesige Weltkarte. Daher kommt auch mein perfektes biografisches Wissen. Der Weltenkartler. Genau. Und da war es eine riesige Weltkarte und tatsächlich war auf der Weltkarte, nur ich wusste, unter Madagaskar ist der Lichtschalter. Also du musst es auf die Weltkarte, auf Madagaskar drücken. Da waren die Kondome versteckt. Achso, was? Lichtschalter? Nee, wir haben tatsächlich keine Kondome benutzt. Aber er hat tatsächlich auf die, man muss auf Madagaskar klicken. Klicken, drücken, einfach normal, mit deinem echten Finger. Ja. Oder mit anderen Körper. So, auf jeden Fall musste man auf Madagaskar drücken, um das Licht an- und auszumachen. Und er hatte drin geschlafen und kam in der Nacht aus Versehen an diesen Lichtschalter. Ja. Und wusste, dann ist der Licht einfach angestrahlt ins Gesicht. Auch Madagaskar. Was für so eine Wut von dir gegenüber Madagaskar führt. Ja, aber er wusste ja nicht, wo der Schalter war. Er wusste es einfach nicht und hat einfach überall gesucht und kam natürlich nicht auf die Idee, auf Madagaskar zu drücken. Und du hast die ganze Zeit gerufen, Madagaskar. Und er die ganze Zeit, ach Mann, ich weiß, du was bei Madagaskar willst, aber ich will einen Lichtschalter suchen. Ja. Ja, Madagaskar, nein, der ist nicht auf Madagaskar. Er hat es nicht gerafft. Riesensketch. Er hatte auch was im Mund in der momentan. So, auf jeden Fall. Du machst 1:1 gerade den Olaf Schubert. Wirklich? Ja, der macht immer Gags und dann lacht das Publikum natürlich, weil es ein Gag war, aber er macht dann immer so, ist egal. Und dann macht er weiter, er sieht einen neuen Gag und dann wischelt die so weg. Dankeschön. Nee, das ist halt nicht als Kompliment gemeint. Auf jeden Fall finde ich die Situation so lustig, du bist in einem fremden Bett und mitten in der Nacht fängt ein Licht an, in deine Augen zu strahlen, du kriegst keine Luft mehr. Wie das? So, auf jeden Fall, Geschichte. Kurz auf jeden Fall, im ostdeutschen Dialekt. Irgendwann hat er gesagt, na, das ist mal zu viel. Und dann hat er irgendwann die Glühbirne rausgedreht und dann war auch gut. So, auf jeden Fall. So, aber jetzt schon seine richtige Glühbirne oder nicht seine richtige Glühbirne rausgezogen. So, naja, das lassen auf wir jeden weg. Fall alles waren klar. Wir zusammen in Harlem in einem Zimmer und es war toll. Und, wie war es wirklich? Mach mal dein Herz, öffne mal dein Herz. Ja, es war schön auf jeden Fall. Ich habe sehr gut geschlafen. Tatsächlich, du schlafen? Ja nicht so. Weil du hast dann immer gesagt, das Fenster ist zu weit offen, die Schüsse sind zu laut. Das Problem war wirklich, das Problem war, es heißt ja, die Stadt, die niemals schläft. Und ich dachte mir, das hält die Stadt nicht durch. Ich bin eine Woche da, ich kann es testen. Das hält die Stadt nicht durch. Sie hat es durchgehalten. Hm. Es war rund um die Uhr, kleiner Radatsch. Radau, muss ich mal sagen. Leute waren auf den Straßen nachts die ganze Zeit. Die haben die Hupen, Zamba, die sind da sehr sagen. Nah an der Hupe gebaut, haben andauernd draufgehauen. Auch nachts tatsächlich, direkt vorm Haus, wo man sind. Als Deutscher würde man nachts niemals hupen. Ich habe in meinem Leben noch nie gehupt. Ich weiß auch nicht, in welchen Situationen jemand hupen sollte. Wenn du denkst, dass du gerade in der... Du weißt, dass du auch scheiße fährst, aber gerade auch irgendwie mal so ein bisschen Wut ablassen willst und dachtest, dass das der Lichtschalter, der Blinker wäre. Und dann einfach so aufs Lenkrad aus. Da wird schon irgendwas passieren. Das ist ein Nebelschluss. Nur aus Wut. In der Fahrprüfung zeigen wir die Nebelschlussleuchte. Bäm! Okay, das war sie nicht. Das Allerlustigste ist ja, wenn jemand ungewollt auf die Hupe drückt. Das ist ja immer der beste zum Moment. Zum Beispiel. Mit dem Kopf drauf. Ja. Das sind die lustigsten Momente. Und einfach durchgehen. Ja, aber da muss doch jeder lachen. Der Notarzt, der so vorbei hat ein kurzes Lächeln auf den Lippen. Einfach, glaube doch kein Mensch. Vor allem ist da GTA wirklich sehr realistisch. Weil wenn du die nämlich triffst, die Leute, in Filmen würden die nach hinten fliegen, haben wir schon mal erklärt hier. Nein, man fliegt nach vorne. Fallen sie nach vorne. So, sie auf die Hupe. Mit einer großen Kraft fliegen und dann, sie dir entgegen. Ja, und dann kommen so die, dann geht das Autogerät ins Schleudern und auf dich zu und mit der Hupe halt die ganze Zeit. Nein, ich musste immer lachen. Und die Eltern, die mit mir GTA gespielt haben, auch. Ja, großartig. Nee, aber es war tatsächlich sehr anstrengend mit dir in einem Zimmer, weil du wie jetzt gerade auch die ganze Zeit dich beschwert hast, gemerkt hast, hier sprechen so viel Spanisch. Ich bin nicht extra hergekommen, um Spanisch redende Leute zu hören. Um fließend Spanisch zu lernen. Die sind ja gar nicht richtig schwarz. Die ganze Zeit, mir ist zu teuer, mir ist schlecht, ich habe was Falsches gegessen, unterbrochen. Dass ich irgendwann gesagt habe, komm Stefan, mach du deinen Scheiß alleine. Und ich bin mal schön... Wo geht schön so gespannt, wo das es hinführt. Gegangen, schön, schön haben wir gesagt, Leute, okay. Zeigt mal, was ihr drauf habt. Wie viel hast du bezahlt? 60 Dukaten. 60 Palika. Keine Ahnung genau, wie viel das war. 60 Palika. Was? Was? Wie viel ist das? Nee. Ich habe meine Kreditkartenabrechnung heute mal angeguckt. Mhm. 950 Lira. Mark. Euro. Ja. 950 Euro. Stimmt das, dass Öre? Ist es viel, ist es wenig, keine Ahnung. Stimmt das, dass Öre eigentlich so eine Münze war, wo dann noch so zwei Punkte oben drüber waren? Nee, Öre. Mir fallen alle meine Öhren-Gags gerade nicht ein. Ganz interessant. Hatte ich doch extra, ich habe vier Dokumente ich offen mit Öhren-Gags vorbereitet. Ja. Mir fällt gerade keiner ein. Du bist wohl schwerörig. So. Aber ich würde, das ist schon wieder der Urlaub-Tour. Ich würde aber sagen, da war ein Loch drin. Ich weiß. Wie ein Donut. Das war der Gag, dass ich So, als ob da Ölpunkte drüber wären. Das geht ja gar nicht. Du weißt ja viel. Und noch mehr denkst du, dass du alles weißt. Ist das jetzt ein Diss oder was? Das ist ein kleiner Kritikpunkt. Was wir aber noch nicht wussten, war, dass es in Amerika Läden gibt, in denen man sich Sachen ausleihen kann. Wir hatten keinen Fernseher. Wir hatten keinen Fernseher in unserer Bude, wie Stefan immer gesagt hat. Hey, komm in unsere Bude! In unser Nest, unser Liebesnest. In unseren Schuppen. Das war der erste Tag, wir wussten noch nicht genau, wie wir zurückkommen zu unserer Wohnung. Wir wussten, wir sind aus Harlem. Guckt man auch nicht, wie man rauskommt, weil man nur rennt in Todesangst, rennt man aus Harlem raus, ist dann irgendwann am Times Square. Also dem nächsten Weißen entgegen. Und dann ist die Frage, wie kommt man wieder zurück in unser Dorf? Das ist schwierig. Und dann haben wir die U-Bahn genommen, ganz abgespaced. Und dann sind wir bei einer anderen Station rausgekommen, als wir erwartet hatten. Und dann kamen wir raus, das Licht scheint uns entgegen. Oh, wo sind wir hier? Und dann erblicken wir diesen Einladen. Rent a Center. Ich dachte mir, wow, hier kann man ein ganzes Center mieten. Ja. Rent a Center. Geil. Ja, aber hat sich dabei herausgestellt. Tatsächlich haben wir den Laden betreten und es stellt sich heraus, man kann alle möglichen Sachen leihen. Unter anderem auch Fernseher. Wir hatten keinen Fernseher, hatten da die Idee gefasst, wir leihen uns einen Fernseher. Haben uns dann aber gefragt, welcher Mensch leiht sich einen Fernseher? Also wer ist das normale Klientel dieses Ladens? Oder Fernseher versteht man noch, wenn man irgendwie gerade mal... Ja, oder so eine Lampe. Nee, nicht so. Man kann sich einfach Lampen und Städtische, man kann sich so einen ganz kleinen Städtisch einfach mieten. Wer in welcher Welt leiht man sich einen kleinen Städtisch, den man für 10 Dollar oder Öre bei Ikea kaufen kann. 10 es Dollar. Ist wirklich, ich stelle mir jetzt vor, der im Bett liegt und gerade ein Buch liest und das Buch zu Ende gelesen hat und dann so in der Luft hängt und jetzt aber. Und dann jetzt einfach für zwei Wochen begrenzt. Und dann mit dem Schlafanzug in diesem Laden steht und dann so ganz fröhlich so ein Stehtisch unter deinem Arm hat. Ich glaube, das ist so ein typischer Laden, wie man bei Breaking Bad gesehen hat, diese Waschwäscherei, wo die aber wirklich einfach nur eine Geldwäscherei ist. Ja. Weil du halt, wir sind da reingegangen und die haben uns angeguckt, als wäre noch nie jemand in den Laden gegangen. Als wären wir sprichwörtlich die ersten Menschen gewesen, die in diesen Laden gegangen sind. Die haben uns noch angeguckt und die wussten noch nicht wirklich, wie sie mit uns umgehen sollen. Die Fernseher waren auch alle nicht aus, die waren irgendwie so ein bisschen leicht, ne? Die waren aus Pappe, das war die auch. Die waren ein bisschen aus Pappe irgendwie. Und haben RTL drauf. Also eigentlich wollten wir uns so einen Fernseher mieten, um die ganze Zeit irgendwie ProSieben oder so gucken zu können. Aber man empfängt ja dann nur diese blöden Sender, wo die in dieser seltsamen Sprache sprechen. Aber dafür, dass es keine Fernseher zu leihen gab, also man konnte sie schon leihen, aber sie waren dann zu teuer, weil man sie mindestens nur für einen Monat hätte leihen müssen. Und so viel Geld hatten wir nicht. Aber tatsächlich, es gab Fernseher in Taxen, in Cabby. Die gelben Cabs, gab es tatsächlich Fernseher. Das heißt, du sitzt die ganze Zeit ja meistens hinter der dem Schutzschild des Fahrenden. Wo man nicht genau weiß, soll der einen vor dem Fahrer beschützen oder soll der Fahrer geschützt werden von den Kunden? Man weiß es nicht. Ich habe auch immer angefangen, also ich dachte mir immer, gut, ich bin ein Fahrer, ich suche das Gespräch zu meinem Fahrer und habe dann immer versucht, das rauszureißen, ruckartig. Du hast dabei deine Pantomime-Vorstellung noch geprobt ein bisschen. Kam ganz gut an, glaube ich. Kam nicht so gut an. Dieses gegen eine Fensterscheibe hämmern die ganze Zeit, die gar nicht da ist, ulkig. 20 Minuten lang am Stück, kam man ganz gut. Ja, kommt gut an. Dann war halt dieser Fernseher vor allem und es war echt mega geil. So wird jede Fahrt eigentlich zu so einem Entertaining-Ding, weil die prokrastinieren ja nicht. Selbst wenn die fahren, machen sie ja aktiv was, nämlich nehmen an der Unterhaltungswelt teil. Aber das ist geil in Amerika, da wird die nutzen Möglichkeiten. The land of opportunities, sagt man ja auch. The land of undisclosed desires. Zum Beispiel. Und jede freie Sekunde wird genutzt. Auch wir haben ein Baseballspiel gesehen. Jede Sekunde, in der gerade niemand irgendwie einen Touchdown gemacht hat oder so, kam irgendwie eine Werbung. Oder die Nationalhymne wurde einfach nochmal kurz reingespielt. Und man hat irgendwie die Kinder Szene gesehen. Wurde nochmal gezeigt. Genau. Und es war schon nicht so schnell, aber es wurde noch langsamer gezeigt. Genau. Oder man hat abgeschimmt, so irgendwie, wer in der Halle hat irgendwie mehr Bock auf Handball gerade oder so, wenn mehr als 50% sind. Schau dir mal kurz Baseball auf, weil das müssen wir nachher noch sprechen. Nochmal. Baseball ist ein Riesenthema. Das ist die große Baseball- und Rodung-Folge, liebe Leute. Und das muss man sagen, die Amerikaner haben es einfach drauf, irgendwie so diese schrumpfende Aufmerksamkeitsspanne genau auszunutzen. An jeder Ecke, du hast überall Werbung, Neon, Licht in dein Gesicht, die ganze Zeit. Das war halt genau an einem Flughafen, das Stadion, auch in Deutschland undenkbar. Und die ganze Zeit sind in 2-Minuten-Takt sind halt mega große Flieger über uns gefahren. Ja. Und ich bin ein Flieger-Fan. Planespotter, habe auch immer die Facts parat. Immer die PS, wie viele Leute sind schon gestorben, und wie viele Stadien sind die Flugzeuge schon geflogen. Und ist halt geil, weil du denkst halt die ganze Zeit so, gut, man hat offensichtlich ein ADHS-Problem, stehe ich mir ein, wow, unten mit dem Ball geschlagen, links gerade eine Werbung. Flugzeug. Gott sei Dank kommt ein Flugzeug. Habe ich eigentlich ADHS? Oh, da ist ein Flugzeug. Habe ich vielleicht, genau, ADHS, oh, ein Hotdog. Man hat keine Chance, ein ADHS zu bemerken. Aber wenn man immer was Neues bekommt. Baseball ist doch eigentlich eine ganz geile Sache. Ich muss sagen, ich habe mich letztens dabei erwischt, wie ich auf YouTube so die 10, die Best-of-Schläge angeguckt habe irgendwie. Weil Baseball schon eine gewisse Faszination, weil Baseball ist so ein bisschen so der... Aber haben die nicht auch Platz 9 gesagt? Ja gut, die anderen... Was erwartet ihr noch? Ich Leute, meine, die anderen Schläge sind noch... Vor 1940 gab es keine Kamera. Ja. Ja. Okay, alles klar. Tut mir leid. Wir reden einfach die Pointen heute ineinander rein. Ja. Zwei Pointen zum Zeit Stefan von ist einer. Links, ich bin rechts, einfach doppelt die Pointen. Das ist nicht schlecht. Ich find, aber ab Platz 8 hätten die einfach sagen können, gut, alles andere sieht genau gleich aus. Baseball, einen guten Schlag, die sehen meistens relativ ähnlich aus. Viel Spaß. Aber ich finde, Baseball ist so ein bisschen die letzte Reihe der Sportarten. So, die gibt sich nicht so richtig Mühe. Überhaupt nicht. Was aber auch sympathisch ist. So, weißt du, du kennst Fußball, die Spieler werden für Millionen getradet. Die schwitzen richtig, die strengen sich, die sprinten auch. Die schlagen sich beim ins Baseball Gesicht irgendwie. Undenkbar. Bei Baseball, wo du denkst, okay, dieses Spiel besteht aus einem Ball treffen und rennen und die Hälfte des Spiels ist einfach übergewichtig. Und man denkt sich, ja Leute, wenn die Hälfte deines Jobs Rennen ist, dann renn doch, dann lern doch rennen, vor allem, das ist doch nicht so schwierig. Es kommt ja schon nicht so oft vor, dass ein Spieler mal den Ball trifft. Was ich schon verwunderlich fand. Dann treffen sie einen Ball und dann sprinten sie nicht mehr zur Base. Ja. Ich habe dann irgendwann gesagt, gut, ich wette, 10 Leute aus dem Publikum hier könnten besser spielen als die da unten. Warum stehen die da? Ja, ich glaube, wir haben auch einen eingewechselt irgendwie einfach so. Und so. Oh, John ist noch auf dem Klo, ja, mach einfach du mal. Einer aus dem Publikum hat wirklich ins Spiel eingegriffen. Tatsächlich. Weil es wurde ganz ein Ball geschlagen. Situation. Es wurde ein Ball geschlagen und dann hat jemand aus dem Publikum den berührt und dann fiel er aufs Feld, wurde jemand dann quasi so brennballmäßig einen rausgeworfen. Genau, es gibt einen Homerun, dass der Ball sozusagen über das Spielfeld hinausfliegt ins Publikum. Da warten auch alle drauf eigentlich im Grunde und stecken sich Hotdogs ins Aber Gesicht, bis sie dann mal einen Ball fangen können. Und da war der Fall, dass es so ganz knapp war und der Ball irgendwie so aufs Geländer gefallen ist und ein Kind aus dem Publikum hat den Ball dann irgendwie versucht zu fangen und hat ihn berührt und dann ist aber wieder zurück ins Spiel gefallen. Der Field Guy hat ihn dann aufgenommen, zurück an die Base geworfen und dann war die Frage, zählt das jetzt oder nicht? Weil anscheinend sobald jemand anders als irgendjemand den berührt, auf jeden Fall haben wir dann ganz die viele, Regeln sind nicht so ganz klar. Genau. Die Regeln sind wirklich nicht so ganz klar. Und da musste auch noch der eine Typ in Amerika angerufen werden, der die Regeln kennt als einziger. So, hey Paul, pass mal auf, wir haben Folgendes. Ich gebe dir mal dieses Kind hier. Herr Ball, genau, wir haben hier ein kleines Problem. I know it's all about that base, you already told me that, I know. But listen. Und zwar hat jetzt jemand einen Ball berührt zunächst, dann jemand auf dem Feld wieder, dann dreimal viel Hotdog aufs Feld. Dann hat er die Dame umgeworfen, dann ist der Läufer auf ein weißes Feld und dann hat er noch Udo gerufen. Dann ist der Schläger in Senf gefallen, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Können Sie uns mal helfen? Die haben wirklich jemanden angerufen, das war ganz strange alles. Aber wir haben die ganz oft Zeitlupen gezeigt und anscheinend war die Lösung, also für alle Baseball-Freaks da draußen, die jetzt sagen, was ist denn da los? Anscheinend ist die Lösung, dass der Ball dann schon als nicht mehr brennt oder was auch immer gilt, wenn jemand berührt hat und alle, die dann auf den Bases waren, als das Kind den Ball berührt hat, ein Dunking gemacht haben. Genau, durften noch einen Dreier werfen irgendwie, aber alle anderen nicht mehr, so in der Richtung. Keine Ahnung. Schaut es euch an, es waren die Mets versus Giants, die Mets, die New Yorker Band. Gucke ich das nicht an. Und die ersten 4 Innings sind 0-0 ausgegangen. Ja. Und es war anscheinend einfach das langweiligste Spiel, was jemals im Baseball stattgefunden hat. Ich fand es ganz spannend eigentlich. Es hatte auf jeden Fall eine Möglichkeit gegeben, in die Regeln zu Wenn du das spannend findest, wie findest du dann Desperate Housewives zum Beispiel? Ganz gut. Absolut, ja. Absolut. Ganz okay. Macht keinen Vergleich. Ja. Okay. Aber Sport. Findest du es nicht interessant, ein Spiel zu sehen, wo du denkst, ja, das schaffe ich auch, oder? Ja, also, es ist ganz verwirrend, weil im Fußball bin ich offensichtlich unterlegen. Natürlich nicht, das ist natürlich sehr schwer. Nee, ich aber glaube, trotzdem, du hast, es hat so ein, ach, das kriege ich eigentlich auch hin. Ich glaube, dass, sobald du die Regeln verstanden hast vom Baseball, du automatisch zum Spieler wirst. Die sagen, also dann geht einfach so ein Licht erscheint über dir, und dann holen dich Leute runter und dann kriegst du einen Schläger in der Hand, einen Handschuh in der Hand, diesen Hut auf, diese seltsame Kleidung an, die irgendwie aus den 70er Jahren stehen geblieben sind, kriegst dann dein Basketball in der Hand und dann sagen die, so Leute, wir haben einen neuen. Apropos, das könnte ich auch. Wir waren auch im Museum of Modern Arts, New York. Ich würde dich ganz kurz noch unterbrechen, weil wir schon mal im Taxi eben waren. Ja. Und es da diese echt strange Sache gibt, dass dann nämlich auf dem Bildschirm die ganze Zeit eigentlich so mega gute Laune Happy-Zeug läuft. Und links und rechts werden Schwarze erschossen. Und unten links, unten einfach so eine Bauchbinde durchläuft, wo die ganze Zeit steht, weiß nicht, Typ hat 3 Leute umgebracht, Typ ist mit brennendem Auto in ein Hotel gefahren, ein Rentner tötet 30 Schüler aus Versehen, Ops. Das war die beste Nachricht, irgendwie. Car crashes in house in Harlem. So, kein Kontext. Says the police. Einfach nur crashed in house. Und die ganze Zeit haben so Todesmeldungen. Ja, die ganze Zeit. Unten tot. Und oben einfach Jimmy Fallon liest die neuesten Tweets vor von seinen Großeltern oder so. Ja, ja. Es war einfach echt großartig. Wo man auch denkt, die versuchen es gar nicht zu trennen, ihre Probleme und ihre Unterhaltung, sondern die bringen es einfach effizient zusammen. Aber das ist das amerikanische Modell, glaube ich. Einfach süß und salzig zusammen. So einfach so in your face. Einfach alles gleichzeitig. Wir frittieren Oreos. Nimm's, Stefan. Genau. Ja. Ich habe frittierte Oreos. Habe ich dir auch eins mitgebracht dann, ja, im Baseball. War tatsächlich sehr gut. Interessanterweise. Ich habe wirklich drei Innings oder so verpasst. Und es ist einfach normal. Ja. Es ist einfach. Ist ja auch nichts passiert. Es ist scheißegal. Gut, das ist aber nicht normal. Das ist 0-0 stand. Aber es ist einfach normal, dass man drei Innings verpasst von 9. In dem Spiel. Interessant, damit hätte ich nicht gerechnet, dass Oreos durch den Frittierprozess weich werden. Ich dachte, die werden immer noch hart in der Mitte. Ja. Aber warum werden die weich? Da kommt doch eigentlich kein Fett rein. Kann dann sein. Werden die einfach nur durch die Hitze weich. Die werden halt in Fett geworfen halt einfach. Ja, aber mit Teig drumherum. Da bin ich mir nicht mehr sicher. Doch, natürlich. Kann sein. Jedenfalls, da ist auch sehr viel schiefgegangen bei mir, weil sie hat dann gesagt, wollen Sie ein bisschen Puderzucker drauf haben? Ich habe gesagt, weil ich es nicht verstanden habe, was sie gesagt hat, weil sie eine andere Sprache gesprochen hat, habe ich gesagt, ja, habe ich gesagt. Und dann hat sie, jawohl. Jawohl, das stimmt. Und dann hat sie angefangen, diesen Puderzucker-Streuer, hat sie dann gut drüber gehalten und dann fiel der Deckel ab und hier hat einfach so ein Berg Puderzucker auf meinem. Habe ich gesagt, no, it's enough. Alle haben sich herrlich amüsiert. super Gags. Und dann hatte ich halt einen riesen Berg mit Puderzucker. Hatte ich dann drauf. Seitdem nennt man mich in den USA auch den Pudel. So. Du hast dann auch eine neue bekommen, oder? Nee, sie haben das einfach runtergeschaufelt. Echt? Haben dann die Oreos aus dem Müll geholt dann wieder. Haben die auf den Teller gelegt, abgewaschen, mit der Zunge aber nur. Mhm. Und dann haben wir wieder gegeben. Ich habe gesagt, vielen Dank, die sind für Florentin. Du führst auch ein Leben, als wärst du immer in einer Prankshow, oder? Das ist so ein bisschen dein Aber ich Leben. Werde geprankt. Ja, also genau. Ich moderiere die nicht. Aber es wird vergessen aufzulösen so. Ja, die haben die Kamera selber vergessen. Ja. Oh, da war ja was. Wir wollten das ja sehen. Shit. Apropos, das kann ich auch. Wir waren auch im Modern... Das hier, kannst du nicht sagen. Das kann ich auch einfach nicht mehr... Nein, auf keinen. Apropos, das kann ich auch. Wir waren im Museum of Modern Arts New York. MoMA. Wo Stefan natürlich wieder alle seine... das sieht ja aus wie eine moderne Kunst. Ja, scheiße. Hau doch jetzt mal ein paar lustige Pointen raus. Einfach für die ganzen Jurastudenten da draußen, die jetzt mal sagen können, ja, moderne Kunst finde ich auch scheiße. Lass doch mal was hören, Stefan. Nee, ich finde, ich fand das Museum, das ist ein TH, das spricht mir so aus, auf Modern Arts, fand ich sehr lustig. Also es hat mich einfach kulturell angeregt natürlich und dann auch mein Humorzentrum natürlich, habe da ein paar Tweets rausgehauen, aber jetzt nicht so, ich bin die ganze Zeit da nicht mit so süffisant grinsend rumgelaufen, sondern ich habe mir schon mein Audioguide im Ohr mit meinem Audioguide bewaffnet, hat auch niemand so gesagt, glaube ich, ist rumgelaufen und habe mir dann die Bilder angeguckt, habe mir die Geschichten dazu angehört, überlegt, wow, das war der Künstler damit. Klasse. Ja. Und dann bin ich weitergelaufen. Es gab mit dem Audioguide immer zwei Audiospuren. Zu vielen Bildern gab es dann nochmal so Audiodinger. Und da gab es eins für Kinder und eins für Erwachsene. Und ich habe mir immer nur die für Kinder angehört. Und das war auch interessant. Irgendwie, da waren dann immer so Spiele drin, so nimm drei Schritte zurück und einen nach links und tanz im Kreis und mach deine Hose auf. Und ignoriere das Bild vor dir. Ja, es ist genau. Crap. Genau so. Niemand ja, versteht. Sing ein Lied mit uns. Die und so. Blöden Erwachsenen verstehen das Bild vor dir auch nicht. Genau. Und dann hast du so, woran denkst du, wenn du dieses Bild siehst? An eine Ananas. Und dann hörst du so, wie so eine Ananas durchgeschnitten wird. So, wenn ich weiß, was dann. Oder ich denke an eine Trommel. Dumm, dumm, dumm, dumm, dumm. Und ich sitze da vorne und denke mir so, ja, Mann, das sieht ja, echt Mann, aus wie das ist eine fucking Trommel einfach. Ich werde drauf rumtrommeln. Also das Plastik Bild. Irgendwie von so einem Stier einfach. Ja, ich finde es auch geil, wenn der Audioguide den Kindern so Straftaten verleitet und man sagt, das sieht doch aus wie eine Trommel, die man jetzt mal benutzen sollte, oder? Da sollte man doch jetzt mal anfassen. Das finde ich immer noch das Allererstaunlichste, dass da wirklich Gemälde von Van Gogh und sonstige rumstehen und Lordi und sowas, Pablo. Aber dann nicht die einfach Tausende und Millionen Dollar wahrscheinlich wert sind, unbezahlbar, und ich einfach da irgendwie einfach mal sagt, ich mach das kaputt. Einfach so. Weil es hat schon so, also das sind ja, ich weiß nicht, ob das nicht einfach nicht die echten Bilder sind. Aber ich auf der anderen nicht. Seite eigentlich schon. Also müssten es eigentlich schon sein, sonst es ist es ja ein bisschen albern eigentlich. Aber dass man das nicht einfach kaputt macht. Ich meine, Mona Lisa oder so ist ja groß geschützt mit so einer Glasscheibe und so. Und das ist eines der bekanntesten Gemälde der Welt. Ja, aber dieser Hund von Picasso, glaube ich, ist nicht so, ich sag Hund, obwohl das so ein Ding diese was ich im Audioguide gesagt hat. Übrigens ist noch nie mit dem Hund aufgefallen. Schauen oh, Sie mal unten. Das ist aber toll aufgepasst. Das habe ich mir aufgepasst. Deswegen heißt es jetzt in meinem Kopf der Hund, aber der Hund ist komplett Nebensache. Nee. Aber hier Van Gogh, das mit diesem Midnight in Paris, mit diesen okay, Wirbeln in der Nacht. Wirbeln. Wirbeln. Und so, das könnte man einfach kaputt machen. Dann könnte Woody Allen nie wieder einen Film machen. So, das ist einfach, man könnte nee, eingreifen ja in die Kunstgeschichte. Das passiert ja auch. Und dann kommt es bei Nine Gag mal, wow, die Überwachungskamera, Mann stolpert ins Bild und macht's kaputt. Ja, aber dann restaurieren die das einfach. Ja, aber wenn du es jetzt irgendwie anzündest oder so, dann kannst du es dann nicht mehr restaurieren. Aber das kann man nicht. Bist du da ein Feuerzeug, bist du damit deine Steine rausgesucht hast, die du mit hattest, wenn die du ganze Zeit, um Feuer Messer zu machen, einfach so weil ganz das, wir sind im Dschungel. Dann kannst du das ja nicht mehr restaurieren, oder? Wenn du dann, erstmal kommst du mit dem Messer gar nicht rein. Zweitens, wenn du dein Feuerzeug rausholst, ist schon so ein Security Guard bei dir. Und so ein fetter Typ, der mit so einem Kind über Baseball geredet hat, der sich die Regeln erklärt hat lassen. Ich meine, wenn du dir in der Cafeteria eine Flasche holst, die irgendwie, im, also nicht, dass ihr das jetzt machen sollt, aber man könnte sich in der Cafeteria ein Glas holen, das in der Umkleidekabine kaputt machen und dann einfach Van Gogh kaputt schneiden. Umkleidekabine kaputt machen. Ich war hauptsächlich in der Umkleidekabine eigentlich. Im MoMA. Ja. Und die dann, Darsteller um dir was anzugucken. Wo die Darsteller sich verkleidet Bilder haben. Sich an und dann ja, durch das Schlüsselloch. Wo die Bilder Pause machen. Alles sieht durch Schlüsselloch besser aus, das wissen wir ja wohl. Und da kann man dann einfach so eine Glasscheibe nehmen und die Bilder kaputt machen. Aber warum wirklich, warum macht das niemand? Es passiert, glaube ich. Aber wirklich, also wirklich zerstören, weil ich meine... Ja, ich habe auch nochmal, ich habe irgendwie um Frakturschrift zu lernen, habe ich mal so einen Artikel lesen müssen, damals aus einer ganz alten Zeitung, wo jemand ein Bild kaputt gemacht hat. Eine ganz berühmte Szene, wo jemand einfach ein Bild zerstört. Das sind dann berühmte Straftäter, die dann in die Geschichte eingehen, um damit ja, man Frakturschrift lernt. Einfach Mike obdachlos mit einer Glasflasche in der Hand. Ja, kann passieren. Aber ich glaube, es ist nicht so einfach. Da stehen auch überall so Menschen, die dich sehr böse anschauen einfach. Und die haben auch keine Ahnung, wenn du dir über die Kunstwerke was fragen willst, was ich ab und zu versucht habe, ja, ja. Leute anzusprechen oder auch mal einen Gag zu machen. Weil es ist ja immer diese schwarze Linie unten, wo ich dann immer meinen Fuß so drüber geschoben habe. Und immer so rüber geschielt habe, was der Security-Typ sagt. Du bist wirklich der beste Museumsbesucher, den man sich Und man muss immer sagen, die haben dann immer streng geguckt. Ja. Es gab auch einen so einen Raum, der ganz abgefahren war. Ne? Oh, also da gibt es ja die ganzen Klassiker, hängen da herum, die ganzen Gemälde und so, die Bilder kennt man. Aber dann gibt's Florentin hing plötzlich auch einmal auf einem Bild, wo ich dachte, was macht er denn da oben? Und dann gibt es auch immer so Räume, wo so temporäre Ausstellungen sind und die sind teilweise sehr abgefahren. Und da gab es dann noch einen, irgendwie so, wo hauptsächlich so Pappwände durch die Gegend standen, so ganz, ganz minimalistische kleine, irgendwie einfach so eine Dose in der Mitte und so. Also so ganz, aber so wie man sich moderne Kunst vorstellt, so ganz weird. So einfach so, okay, was ist jetzt Kunst und was nicht. Und da bin ich auch so durchgelaufen und dann war auch so ein Sicherheitsbeamter da und da habe ich auch so angeguckt und der so einfach so zuckt mit der Schulter und so. Also, Alter, I don't know. Keine Ahnung. Wo ich mir auch denke, so, ist doch eigentlich, man stellt sich das wahrscheinlich relativ cool vor, da Wächter zu sein, weil du den ganzen Tag irgendwie coole Gemälde siehst und dann vielleicht auch irgendwie so eine ganz, wenn du wirklich den jeden ganzen Tag, Tag coole Kamele siehst. Das wäre ziemlich cool. Aber ich glaube, da gibt es schon so eine Hierarchie und der Trottel, der Neue, muss halt dann in dem abgefahrenen irgendwie, wo vier Frauen irgendwie auf dem Boden menstruiert haben, muss da den ganzen Tag rumstehen und sagen, es riecht auch verdammt hey, nochmal. Cool, kommt doch rein. Nee, aber so, das war wirklich auch nicht. In diesem Raum war wirklich, also da waren ja ganz viele Pappen einfach aufgestellt, noch nicht befestigt oder so, die waren einfach aufgestellt und ich schwöre dir, ich habe die ganze Zeit gedacht, ich werde derjenige sein, der aus Versehen gegen so eine Pappe läuft da einfach, weil es ist auch eng. Es sind enge Gänge, die es gebildet hat. Und dann wurde es sehr eng. Und dann bin ich auch oft mit Leuten zusammengestoßen. Und dachte mir, ich schwöre. Oh, aber genau das war, was die Künstlerin wollte tatsächlich. Dass der Raum verengt wird und man sich so den Bahn durch das, die selbst den Weg durch das Kunstwerk bahnt und auch mit anderen Leuten in Kontakt tritt. Genau das stand da. Und dass man das dann gegen so eine Pappe fällt, im Gefängnis in Nacht verbringt. Das war alles Teil der Experience. Und dass Stefan Tiziosi hier vorbeikommt und in einem schlechten Podcast darüber redet. Das ist Modern Art. Das wirst du darüber sprechen. Ja, genau das ist das Kunstwerk. Das gerade ist das Dankeschön, Kunstwerk. Ey. Müssten wir eigentlich der Künstlerin schicken, eigentlich. Aber die bestand nur aus vier Emojis irgendwie. Die war ganz, ganz postmodern. Die Künstlerin ist ein Furby, ganz seltsam. Erinnere mich tatsächlich an meine Zivi-Zeit. Ich habe mit Kindern Zivilis geleistet. Also, ich finde, Zivi klingt immer so ein bisschen lächerlich. Ja, es klingt ein bisschen lame. Ja, aber Hiwi, finde ich, klingt auch. Aber was ist jetzt? Azubi, das Hiwi. Bundesfreiwilligendienst, Bufagi. Nee, warte, sorry. Bufreigi. Bufai? Nee. Bundes... Bufreidi. Es sollte man durchsetzen. Bufti, sagt man zu Bundesfreiwilligendienstlern. Nee. Doch, wirklich. Das wir haben jetzt keine Ziele mehr, wir haben jetzt einen Bufti. Und ach, denkst, ey, die Name und der nächste ist dann der Harley oder Kabi. Und dann guckst du auf den Perso und der ist wirklich Bufti Müller. Bufti Schade. Bufterten. Und da wurde ich tatsächlich, ich war in einer heilpädagogischen Tagesstätte, wo nachmittags Kinder betreut wurden. Du hattest mich bei heilpädagogischer Tagesstätte. Und jetzt kommt, wo Kinder den ganzen Nachmittag alleine gefangen waren. Und da wurde mir ja auch diese Tagesstätte vorgestellt. Und da hat jemand gesagt, ja, das ist das Würzburger Konzept, nachdem diese Tagesstätte eingerichtet ist. Und zwar sind viele Wege bewusst eng gehalten. Und gerade vor Punkten, die Kinder interessieren, ist der Durchweg sehr eng. Also zum Beispiel vorm Aquarium ist recht wenig Platz, sodass wenn ein Kind vorm Aquarium steht und ein Kind irgendwie zu der Schaukel möchte, dann muss es an dem Kind vorbei und muss sagen, kann ich kurz vorbei? Und muss sozusagen so dadurch mit dem Kind interagieren, um vorbeizukommen. Das heißt, in der Praxis kommt es eigentlich zu viel mehr Konflikten zwischen Kindern. Richtig, du hattest am Ende eine Gruppe von Kindern, die zwar sehr sozial Idiot, waren, einfach im die Weg. Sehr sozial waren, aber einfach sehr genervt, weil immer Kinder in meinem Weg stehen. Einfach ja. So, Alter, geh einfach aus dem Weg. Ist so immer hier. Aber ging es dir in New York auch so, dass du andauernd dachtest, du bist im Weg? Tatsächlich. Dass du einfach dachtest, hier sind sehr viele Menschen in der Stadt, 8 Millionen. Ja. Wann wird es voll? und du dachtest, ich bin der Punkt. Genau. An mir ist die Stelle erreicht, ich bin zu viel. Ja. Ich steh einfach allen im Weg. Aber sehr höflich, ne? Den ganzen Tag, excuse me, sorry, sorry. Ja. Ich habe das teilweise so stark adaptiert, dass das erste Wort, das ich mit Leuten, ich gehe zu McDonald's rein und sage, sorry. Das war im Empire State Building, wo wir mit dem Fahrstuhl runtergefahren sind, im Empire State Building. Unten ankam, der Security guckt uns an, wie die Tür aufgeht und wir beide, sorry. Es ging einfach sorry, nicht mehr. Es war wirklich am Ende anstrengend. Aber am Ende haben wir dann aber auch angefangen mitzugehen, nicht stehen bleiben. Wir hatten selber Termine. Leute rufen uns an, Jimmy Fallon will kurz mal uns treffen. Dann muss halt auch selber dann von A nach B kommen schnell und checkst langsam, warum das nervig ist, dass andauernd 1000 Elmos auf dich zulaufen, wie in so einem verdammten Fiebertraum laufen 5. Oder Elmos, warum irgendwie 10 Franzosen plötzlich anfangen zu singen und eine Revolution zu starten und so. Und ich so, what, was ist hier los? Was soll das sein? Also ein schlecht verkleideter Iron Man. Ganz man sich strange. Auch fragt. Der offensichtlich eine Frau ist einfach, wo man sich denkt, es gibt genug weibliche Superhelden, sei Schlumpfine. Aber in einem schlechten Kostüm einfach. Ja. So, ich hätte ein besseres Batman-Kostüm zu Hause im Schrank stehen. Ja, das wissen wir. Und dann kommt er da in so einem Iron Man-Kostüm. Oft genug wo ich mir auch dachte, nein, dafür verdienst du kein Geld. Aber die Elmos. Aber eine sehr oberflächliche, aber sehr freundliche Kultur. Ich finde, also ich habe mir Gedanken gemacht und ich finde, Amerika wird ja oft als oberflächlich bezeichnet. Das ist es auch, aber das ist auch gut. Es gibt wirklich viele Seiten davon, die wirklich sehr gut sind. Die Amerikaner sind sehr oberflächlich, die Amerikaner sind sehr begeisterungsfähig. Wir waren zum Beispiel mit einer Aufzeichnung von Stephen Colbert und da hat man gesagt, das ist mega ein ganz anderes Erlebnis. Und es ist einfach brutal, weil die Leute einfach ausrasten. Und du kannst als Deutscher mit der Energie nicht mithalten. Ist einfach nicht. So. Nein, du bist es nicht gewohnt. Du hast Deutsche ausmachen können nach der Aufzeichnung. Weil die einfach da erstmal in einer stabilen Seitenlage am Boden lagen und einfach keine Energie mehr hatten, weil du die ganze Zeit über jeden Gag, wow! Es geht ja schon weg von Lachen und sich darüber freuen über den Gag. Es ist mehr Schlaganfall, ja. Einfach nur einfach Ekstase. Ja. Einfach wow, das ist das Beste, was ich jemals gehört habe. Donald Trump wears a wig. Wow! Und einfach nur ausrasten. Ja, ich glaube, der Amerikaner an sich oder der Klischee-Amerikaner, den man da begegnet, ist, glaube ich, auch eher gewohnt, Dinge nach außen zu tragen. Also der immer zeigt, wie es ihm geht. Der, wenn er lacht, auch laut lacht und wirklich das auch zeigt, wenn der Deutsche vielleicht genauso viel Freude bei dem Witz empfinden könnte, aber es einfach nicht zeigt. Weil der Amerikaner dieses nach außen gehende, outgoing Entertainment-Ding einfach... Aber warum haben sie das Gefühl, nicht richtig wahrgenommen zu werden? Weil das wäre dann der nächste Schritt. Man fühlt sich nicht richtig wahrgenommen, deswegen exaggerated man seine Gefühle. Nee, ich glaube, es ist einfach so eine Oberflächlichkeit, dass wenn man jemandem anderem gegenübertritt, dass man erstmal freundlich, offen und laut und sagt, hey, wo kommst du her und geil und lachen. Und der Warm-Upper zum Beispiel hat irgendwie Leute aus dem Publikum auf die Bühne gezogen. Die es auch wollten offensichtlich. Genau, in Deutschland immer so, ach Gott, bitte nicht, Alter, komm, lass es vorbei sein. Aber da wirklich, hey, wo kommst du her? Und die Leute machen Gag und sagen, ich bin seit 12 Jahren verheiratet und die Menge, yay, geil, die Zahl 12. Traditionell überholte Geschlechtervermuster, yay, wow. Oh, geil. Und alle rasten aus und die Leute haben Bock und der Warm-Upper macht irgendwie einen Gag über Juden und macht Gags über Schwarze und alle lachen sich kaputt einfach. Außer und der Schwarze, der ist dann rausgegangen, hat sich umgebracht. Aber genau, der dann in Ketten gelegt wurde, irgendwie, das war ein bisschen strange. Aber tatsächlich sehr, sehr, sehr coole Stimmung und auch wirklich einfach so ein gewisses Gefühl, komm, wir machen zusammen eine geile Show, ihr seid auch mit dafür verantwortlich, dass die Stimmung geil ist. Das ist ein Punkt. Das ist auch cool. Wir sind beide, also das Publikum ist mit dafür verantwortlich, dass die Sendung gut wird. Das ist, glaube ich, was in Deutschland noch nicht ankommt. Da geht man hin, hat dafür bezahlt und will dann da sitzen und eine gute Sendung sehen. Genau, ja, bring mich mal zum Lachen. Genau, tu das mal jetzt. Das ist dein Job. Genau, das ist das Berufswissen einfach. Ja, und das ist eher so, lass uns zusammen eine geile Show machen. Ich hab Bock, dass die Show gut wird. Lass uns eine geile Zeit. Amerika ist viel, lass uns einfach eine geile Zeit haben. Ja, die Süßigkeiten sagen das aus, die Leute sagen das aus und Musicals sagen das aus. Und dann, genau, apropos Musical. Musical. Man geht nach der Show in ein Restaurant, bestellt sich eine Waffel, isst die Waffel und die Kellner singen einfach Musical-Songs. Die Kellner steigen einfach über die Tische mit dem Mikrofon und singen einfach. Zigonja, Babariti, Mama. Und dann halten sie das Mikrofon hin und du. Und du singst Happy Ending von Mika. Aber weiß ich auch nicht. Irgendwas halt. Irgendwas seltsames. Aber auch sowas, weißt du? Einfach dieses Entertainment-Ding zu sagen: Okay, Mittagessen ist geil, Waffeln sind geil, Sänger sind geil, Frauen, die wenig anhaben, sind geil. Zwingen wir alle unsere Mitarbeiter jetzt zu singen. Und die hatten auch nicht wirklich Bock. Das ist auch geil. Das war ein bisschen das Baseball-Phänomen. Nee, das darfst du nicht verfälschen. Ich fand es lustig. Ich weiß, dass du es lustig fändest, aber das stimmt nicht. Der eine Kellner, der uns, Jeff, der gesagt hat, hi, I'm Jeff, where are you from? Wenn ich singen durfte. May I give you water? Hat dann ist dann, musste dann singen irgendwie, wurde dazu gedemütigt, I Will Survive zu singen. Und dann stand er da auf unserem Tisch plötzlich und hat I Will Survive gesungen. Er hatte nicht so richtig Bock, gefühlt. Ich glaube, es liegt aber eher daran, dass es in New York einfach einen großen Überschuss an Musical-Darstellern und Sängern gibt. Ja. Denn wahnsinnig viele, das hat man generell das Gefühl. Und mal auch später kommen wir auf andere Punkte. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, das gesamte Talent der Welt eigentlich ballt sich in dieser Stadt. In alles York, ist einfach gut. Alles ist großartig. Du hast, die Comedy-Shows, die wir gesehen haben, waren durch die Bank unfassbar. Und auch die Amateure, die 22-jährigen Anfänger von nebenan, waren unfassbar gut. Man hat einfach das besser Gefühl, als du. Besser als ich, auf jeden Fall. Man einfach nicht Gefühl, besser als ich. Schlechter als du. Man hat einfach das Gefühl, da ist so viel Talent in der Stadt und die Leute, die am meisten Talent haben, gehen an Broadway. Und da waren wir am zweiten Abend, glaube ich, um mich mal ein bisschen so durch die Woche zu führen. Wir haben uns herausgeeist aus dem schwierigen Harlem, sind an den Broadway gekommen und haben uns zusammen Les Miserables angeguckt. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a night, the beating of the gun, we're slaves again. When the beat... Da fängt es wieder an, aber das ist ein bisschen schwierig. Aber das ist ja wirklich, also Musicals... Master of the house. Lernt mal bitte, liebe Leute. Musicals sind großartig. Es gibt viele Klischees, aber ohne Scheiß. Das ist genau wie zu sagen, Subway mag ich nicht. Du kannst dir zusammenstellen, was alles geil ist an einem Sandwich und kannst dann essen. Und Musicals sind auch geil. Er sagt Musicals, jeder mag Musik, jeder mag Tanz, jeder mag viele Schwule, jeder mag auffallen. Dreistündige Vorstellungen. Jeder mag dreistündige Vorstellungen. Jeder liebt Theater, jeder liebt Schauspiel. Und es kommt alles zusammen in einem overflowing Konzept der Kunst Musical. Es war echt krass. Also ich habe tatsächlich davor noch nie ein Musical gesehen. Ich wusste grob, was auf mich zukommt, weil Stefan oft auch privat irgendwie mal was hören lässt. Mal Musical-Aufführungen macht. Da war ich schon echt weggeblasen. Ey, vor allem also so viel Energie und so viel Kulisse und Aufwand und so in dieser kleinen Bühne und du sitzt dann und denkst dir, es kann nicht krasser werden. Es kann nicht krasser werden. Und dann rollen die einfach mal ein vierstöckiges Haus von zwei Seiten auf die Bühne und du hast irgendwie Leute auf vier Etagen, die miteinander singen und du hast Spots und du hast die Beleuchtung, und die irgendwie durch. Echte Kanonen, die schießen dann wirklich einfach. Drei Leute sind gestorben während der Vorstellung, aber es war einfach geil. Die haben sich geopfert. Denkst du, wow, die tun noch was für die Kunst. Ja. Dann haben wir Blackbird gesehen. Großartiges Stück, was gerade aufgeführt wird. Werdet ihr nie in eurem Leben sehen, weil ihr werdet nie in diesen 18 Wochen noch dahin kommen. Jedenfalls, Jeff Daniels und Michelle Williams haben mitgemacht. Oscar-nominierte Schauspielerin steht einfach mal 5 Meter von dir entfernt. Und spielt sich die Seele aus dem Leib. Grandios. Macht Spaß. Es war richtig geil. Super gut. Es war richtig, richtig geil. Also kann man echt nicht anders sagen. Und weißt du, du schaust eine geile Show und war so ein Kammerspiel, also nur zwei Schauspieler in einem Raum die ganze Zeit. Und du schaust dir ein Stück an und denkst dir, holy shit, ich fühle mich gerade, als wäre ich vergewaltigt worden, weil es so krass war und auch um Vergewaltigung ging. Und dann gehst du einfach raus. Gut, wenn du es einfach weggelassen wärst, wäre es echt nicht schlecht gewesen. Ich fühle mich vom Theater vergewaltigt. Nächste Bildhotline einfach. Ja, und dann gehst du einfach raus, machst die Türen auf und stehst in New York zwischen Wolkenkratzern und denkst dir, what the fuck, Alter, es wird immer geiler. Ach ja, wir sind ja immer noch in New York. Stimmt. What the fuck? Es ist so, normalerweise geht man in Theater und Filme, um der Realität zu entfliehen. Aber in New York hast du das Gefühl, du bist in der Fiktion, öffnest die Türen und du bist in der Realität, die auch geil ist. So, das ist so, what? Das ist ganz ungewohnt. Und ich muss auch sagen, ich würde gerne Folgendes tun. Stell dir kurz folgendes Szenario vor. Ich versammle alle dicken Menschen der ganzen USA vor mir. Ja. Sag mal kurz, kommt mal kurz alle zusammen, kommt mal kurz her. Dauert ein bisschen. Joey, leg mal da den hinten. Eimer weg. Komm mal auch Joey von Joey's Pizza, der ist auch dick natürlich. Kommt Wendy. Wendy, der Hoovy, Burger King. Hoovers. Der Burger King. Hooters, ne? Hooty. McDonald's. Die Eulen, die fette Frau, Eule. Die McDonald's, Frau Donalds. Kommt mal alle zusammen. Es ist nicht eure Schuld. Dann nehme ich jeden in den Arm und spiele Good Will Hunting nach. Lange Arme. Es ist nicht eure Schuld. Es ist nicht eure Schuld. Jeder Mensch, jeder normale Mensch wird dick in den USA. Auf jeden Fall. Und ich kann es nach dem Aufenthalt dann nicht mehr nachvollziehen, warum es dünne Menschen in den USA gibt. Das hat mich am meisten gewundert. Das ist die einzige eigentliche Frage. Nicht, warum sind die alle übergewichtig? Warum gibt es da Leute, die eine normale Figur haben einfach sportlich sind? Wir waren im Burgerladen. Five Guys, supergeiler Burger. Ich wollte mit dem Burger in der Hand rausrennen und irgendjemand auf der Straße fragen, warum bist du nicht fett? Warum isst du nicht jeden Tag das hier? Es ist einfach geil. Wie gesagt, das ist alles geil. Wir haben am ersten Abend sind wir in ein random Lokal gegangen und ich habe die besten Chicken Wings meines Lebens gegessen. Ja. Es war einfach mega krass. Und einfach diese No-Bullshit-Attitüde einfach. Es sind einfach geile Sachen. Und nach Tag 3 weißt du auch nicht mehr, ist es gerade ein Hungergefühl oder ist es mir einfach nur schlecht? Ja, genau. Du, was du, ist du, es du kennst keinen Hunger mehr. Also nee, du hast dieses, es geht nicht mehr um Hunger, aber es geht du nur noch willst um Essen. Essen so, nee, auch die Tageszeit schreibt dir vor, Entschuldigung, du solltest jetzt was essen, vielleicht aber auch nicht, weil du noch Hunger ja. hast. Du hast irgendwie um 16 Uhr was eingeworfen, vielleicht solltest du nichts mehr essen, aber die Tageszeit gebietet es eigentlich. Ja. Das ist so ganz seltsam. So, die Tageszeit macht dich fertig. Und sobald das Essen vor dir steht, denkst du, geil, Alter, das ist richtig geil. Okay, richtige Entscheidung. Und dieses das Geilste von allen zu haben. Amerika hat ja irgendwie, man sagt man oft, hat keine eigene Kultur in der Hinsicht, weil es nicht so alt ist. Ja. Die holen sich einfach das Geilste aus allen Ländern. Da gibt es dann irgendwie Hotdogs und Pizza und alles und einfach dieses, wir machen Hotdog-Pizzen und dann einfach, hey, Cola ist geil, Vanilleeis ist geil, wir servieren dir Cola mit einer Kugel Vanilleeis drin. Einfach so dieses Coke fucking, Float. Ja, Float. Ja, einfach diese Bullshit, No-Bullshit-Attitüde. Was wir auch in unserem YouTube-Video, was wir zum ersten Mal gemacht haben, könnt ihr im Online angucken, was wir da auch schon gesagt haben, Cherry Coke ist geil, Vanilla Coke ist geil, man kann sich oft nicht entscheiden, Sprite. Machen wir es einfach zusammen. Ja. Und es wird daraus Mezzomix. Ja, das war die größte Überraschung. Seltsam. Es ist wirklich krass, es gibt unfassbar viele Variationen von allem. Ich glaube, von jedem, es gibt mehr Variationen von einem Produkt, als es in Deutschland Produkte gibt. Ja. Es gibt einfach Cornflakes und in Deutschland gibt es 5 Cornflakes und in Deutschland gibt es einfach 50, in New York 50 auch Cornflakes. Oreos gibt es in Deutschland nicht mal in jedem Supermarkt. Da gibt es sie zum Dippen. Unreversed. Double Reversed. Was wieder normal ist, seltsamerweise. Doppeldecker, Cherry. Die Hälfte. Cherry Vanilla. Nur Creme. Vanilla Cherry. Creme mit Doppelkeks. Kellogg's. Alles einfach. Es gibt alles. Ja, vor allem auch zum Dippen und zum Überbacken und zum Frittieren. Und man denkt sich dann irgendwann auch. Und dann gibt es nochmal 5 Eissorten. Dann gibt es nochmal Eis nur mit Creme. Ja, Eis die ersten mit 4 Tage im Supermarkt Schokolade. Verbracht. Nur vom Oreo-Stand. Und wenn man sich denkt, ja, die Amerikaner, ja, Süßkram können sie, ne? Und dann hier wieder alles Plastik. Auch die Fleischabteilung. Du gehst als, du denkst, du bist als Deutschland, Land der Metzger und Schlechter, gehst du in so eine Fleischabteilung und denkst einfach, ja Leute, dann grabt mich ein einfach, dann ist es mir auch egal. Ja, vor allem so Riesensteaks einfach, die fertig sind, in die Pfanne zu hauen. Zeug einfach. Dafür müsstest du in Deutschland echt zum Metzger gehen, das haben die da einfach geil. Und dann aber denkst du auch, du kommst aus dem Land der Brote, der Bäcker. Und du hast recht, in Amerika haben die gibt's nur Bagels. Kein Brot. Aber es gibt nur Bagels. Brot. Aber die sind geil. Die Getränke. Es gibt wieder 100 verschiedene Erfrischungsgetränke. Es gibt alles mögliche. Es gibt Melonenlimonade. Es gibt Apfellimonade. Es gibt allen möglichen Scheiß. Es ist wirklich krass. Es ist was anderes als Apfelschorle. Es ist exotisch, was gerade eingefallen ist. Apfellimonade ist was anderes Apfellimonade. Als Apfelschorle. Ach, halt die Fresse. Abgespaced. Die habe ich gekauft, aber bin nicht mal dazu gekommen, sie zu trinken, weil ich so viel Rootbeer trinken auch musste. Auch Eistee gab es da, ganz abgespaced. Wahnsinn. Ja. Es gab in Kanister. Ja. Wahnsinnig coole Sachen, wo man sich immer fragt, warum wird das nicht in Deutschland verkauft? Es ist doch einfach geil. Pop-Tarts. Ich verstehe nicht, warum sich das in Deutschland nicht durchsetzt. Weil das Freihandelsabkommen heißt doch jetzt eigentlich, finden wir das doch jetzt gut, oder? Freihandelsabkommen ist doch so, die ganzen Regelungen in der EU, die wir alle gerade so toll finden, werden vielleicht ein bisschen gelockert, damit wir mit den mehr USA Pop-Tarts. Besser handeln können. Aber im Prinzip sind diese Regeln doch einfach nur übersetzt, also sind doch einfach nur Juristendeutsch für, wir dürfen weniger Pop-Tarts essen. Ja. Und wenn man ein Freihandelsabkommen wäre, heißt gleich mehr Pop-Tarts. Ja. Das ist die einfache Regelung. Könnt ihr euch mal merken, wenn ihr überlegt, bin ich gegen TTIP, bin ich für TTIP? Ich weiß es nicht genau. Genau, wenn ihr euch morgen wieder in die nächste Eisenbahngleis-Haltestelle kettet gegen TTIP, könnt ihr mal nachdenken, was habe ich eigentlich gegessen und war das eigentlich so in Ordnung? Das heißt, es ist weniger Pop-Tarts für mich. Ob das so gut ist, denkt einmal drüber nach. Cornflakes, Alter. Die Fruit Loops. Weißt du, das klingt jetzt so 90s, irgendwie, man muss dabei gewesen sein, ich liebe Alf-mäßig. Aber falls ihr euch daran erinnert, wie Fruit Loops als Kind geschmeckt haben, dieses Zucker mit Plastik, mit Zuckerguss, das ist einfach genauso schmecken in Amerika die Fruit Loops einfach heute noch. So einfach dieses zuckrige, künstliche. Und weißt du, in den Deutschen, dann schaue ich mir die deutschen Fruit Loops an, dann steht da mit natürlichem Farbstoff. Ich denke, Alter, du hast Fruit Loops. Fuck you! Du hast Fruit Loops einfach nicht verstanden. Darum geht es nicht bei Fruit Loops. Wenn du Sünde willst, dann gib mir die sündigste Sünde der Welt einfach. Und das hat New York verstanden oder Amerika einfach verstanden. Und Louis C.K., der sagt, in Amerika geht es eigentlich nicht beim Essen nur darum, sich selber meistens zu hassen. Richtig, es geht um Selbstzerstörung. Selbstaufgabe. Ja, Selbstvernichtung. Es geht darum, wir hatten dieses Frühstück. Alter Vater, diese Pancakes. Das war der Tag, wo ich dachte, ich habe einen Herzinfarkt, oder? Ohne Scheiß. Also wir hatten das Frühstück erst morgens. Mir ging es schon nicht so gut an dem Tag, weiß ich nicht warum. Ich glaube, das hat damit die zu tun, Mets haben was der Pointe zu tun. Genau, die Mets haben verloren. Und dann haben wir halt uns morgens einfach mal Bagels reingestopft. Mit geilen Rührei und Bacon oder noch Pancakes mit Bacon. Warum nicht? Man kann es mal Bacon bestellen. Die Kellnerin guckt eigentlich komisch an. Hier würde man auch sagen, sie haben schon Bacon bei den Bagel dabei. Das ist schon klar, ne? Oder? Das kam, diese Frage kommt dann nicht, weil sie auch einen nicht versteht, weil sie Spanisch spricht. Aber das ist eine andere Geschichte. Und dann haben wir da sehr viel bekommen. Ja. Und dann dachte ich wirklich, sind wir nachmittags durch den Central Park flaniert. Und dann habe ich echt gedacht, ich habe einen Herzinfarkt, weil mein linker Arm taub wurde. Und ich mir auch dachte, davor war ich in Disney Stores, lief der Star Wars Soundtrack. Ich habe ein cooles Shirt an. Ich kann sterben. im Central Park in New York. Wäre nicht schlecht. Kann ich sterben jetzt? Ich spüre meinen linken Arm nicht mehr. Wahrscheinlich ist es gleich Bacon. Vorbei. Ja. Ich habe auch nicht mal. Das war der erste Moment, wo ich dachte, ich sterbe und ich weiß warum. Also, ja. Ich habe mich nicht gefragt, warum? Ich bin noch so jung. Warum sterbe ich gerade? Sondern ich dachte mir, okay, du hast echt viel gefressen die letzten Tage. Es ist nicht. Schuldig sterben Ärzte, ist doch das, Ärzte was man will. Würden dich nicht vor einem Rätsel stehen, wenn sie sagen, okay, nee, er ist ein 21er gestorben. Ja. Warum? Er hatte noch 3 Bacon im Mund. Ah, okay. Es ist relativ offensichtlich. Genau. Aber auch da zu sagen, einfach, wir servieren Pfannkuchen mit Bacon. In Deutschland, was? Das ist ja total ekelhaft. Aber da einfach, nee, no bullshit. Pfannküche, Bacon, einfach Sirup über alles, Butter über alles, Bagel drauf. Und es ist geil. Und es ist auch geil, einfach zu sagen, alles Coole wird kombiniert. Und das ist der richtige, das ist der way to go. Das ist einfach, und es ist ja auch einfach geil. Es schmeckt einfach gut an diese Sausages, diese English Breakfast Sausages, die man in Deutschland nicht kriegt, ja. Die mega geil sind, diese Frühstückswürstchen. Ja, ich dachte mir mal, geil. Ich liebe Erdnussbutter, ich bin ein riesen Erdnussbutter-Fan. Dachte ich mir, warum gibt es nicht irgendwas, was einen legitimiert, nur Erdnussbutter zu essen, ohne Brot, ohne alles. Was haben die da? So kleine Cupcakes, die Reese's, Schokos, ja, Schoko, Peanut Butter Cups. Schoko einfach nur, und dann drin ist einfach nur Erdnussbutter. Ja. Es ist einfach okay, ja. Was könnte man noch machen? Wir machen es einfach. Das ist einfach wir machen es einfach Idee. Und dann noch diese krassen Stores irgendwie. Weißt du, New York. Ja, aber das ist, glaube ich, ein New York-Ding, das ist kein Amerika-Ding. Times Square, der M&M-Shop zum Beispiel. M&M World, alle M&Ms der Welt. Man denkt ja vor allem, M&M World, ist es wirklich eine World oder reicht nicht einfach ein M&M-Shop? Weil M&M, sagen wir mal ehrlich, die Welt ist relativ begrenzt. Ja. Es sind kleine Dinge mit Schoko drin. Es sind kleine Planeten. Nein. Es gab alle M&Ms, erstmal alle Sorten, dann nochmal alle in allen Farben, die großen, die kleinen, die mittelkleinen, alle nochmal in allen Farben. Dann gab es M&Ms mit Erdbeer, M&Ms mit Mandelhonig, mit Pfefferminz. M&Ms Schlüsselanhänger, M&Ms Einkaufswagenchips, M&Ms Kugelschreiber, M&Ms. Und ich dachte mir einfach, ja, M&Ms, wo ein Bild von einem M&M drauf ist. Wahnsinn. Wo ich mir einfach dachte, okay, M&M T-Shirt, richtig geile Idee. Ich will einfach so ein T-Shirt in einer Farbe, wo so ein M draufsteht in weiß, dass ich so selber aussehe wie ein M&M. Wie ein weißes M&M. Gab's einfach nicht. Gab's nicht. Es gab immer nur T-Shirts mit einem so einer M&M-Figur drauf. Aber einfach nur mit diesem weißen M. Warum verkaufen die das nicht? Das wäre das beste T-Shirt. Also bunte T-Shirts mit einem weißen M drauf. Genau. Wenn ihr bei Spreadshirt zuhört, einfach mal dieses M&M-M einfach auf ein T-Shirt hauen. Können wir doch als Design machen für uns. Weil wir haben ja den Fehler gemacht. Vielleicht Markenrecht. Dass wir das Design, unser Podcast-UFO-Design, ja, haben wir nicht angegeben, dass wir da was bekommen. Wir verdienen das heißt, wir haben an Spreadshirt nichts verdient, leider. Ja. Großer Fehler. Könnt ihr bei Patreon wieder gut machen. Und wir können es jetzt aber auch nicht ändern. Ne? Wir können jetzt nicht sagen, ja, jetzt kosten sie 10 doch, Euro mehr. Doch, habe ich unmerklich gemacht. Nein, also weggeguckt hast einmal. Da habe ich mal kurz gesagt, ich geh mal kurz raus. Ich bin den ganzen Tag nur auf unseren Spreadshirt. Hol mal kurz draußen nochmal 5 Bagels, die wir uns reinpfeffern können. Falls ihr euch fragt, was ihr eurem Liebsten zum Frühlingsanfang schenken wollt. Hey Schatz, T-Shirt-Phase, es geht wieder raus. Schenk ihm so einen kleinen Elch Podcast-UFO Weihnachtsbären. Ja, genau. Der immer noch im Store erhältlich ist. Für 14,99 Euro. Für 38,99. Und wenn ihr sagt, ey geil, ich will Geld ausgeben, habe aber eigentlich gar nicht so Lust, irgendwas dafür zu bekommen, dann geht auf Patreon. Da könnt ihr uns einfach Geld geben, ohne dass ihr euch damit rumschlagen müsst, dass ihr irgendwas dafür bekommt. Aber ihr könnt es von der Steuer absetzen, glaube ich. Vielleicht. Weiß ich nicht genau. Nein, wir kennen uns nicht mit Steuern keine aus. Ahnung. Ich habe riesen Steuerprobleme. Dingelingeling. Das Ende der Folge. Redaktionelle Unschlüssigkeit. Die Redaktion hat sich kurz eingemischt in die Folge. Ja. Was war das? Ich habe nicht genau verstanden, was du machen willst. Die Top 3 was? Erlebnisse? Die Top 3 Erlebnisse aus New York. Ich dachte zum Abschluss einfach die Top 3 Momente aus New York. Der dritte Moment. Mein erster Bagel. Mein zweiter Moment. Als ich dachte, ich hätte den Baseball gefangen, aber es war in Wirklichkeit nur dein Kopf und Platz und der erste Platz. Der Rückflug. Mein Platz Nummer 3. Der Hinflug. Ich bin noch nie übers Meer geflogen. Ich bin noch nie so lange geflogen, es war richtig geil. Man muss sagen. Und du bist gefucking geflogen. Ich bin geflogen. Ich hab's nicht geglaubt, bis das Flugzeug abgehoben ist. Aber wir haben es tatsächlich geschafft zu fliegen in einem zweistöckigen Flugzeug. Oh, unfassbar vielen Menschen. Mit mehr als 1000 PS, 835 Passagiere passen da rein, 16 Notausgänge. Der Airbus A388 war das, glaube ich, in dem wir geflogen sind. Lufthansa, eine bekannte. Die ganzen Facts habe ich rausgehauen. Zum Glück war ich nicht in Reichweite. Und dann der Anflug auf New York. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ob ihr auch mal nach New York geflogen seid. Aber wenn man auf New York anfliegt, dann ist es ja so, dass man einmal über die Stadt fliegt und dann so eine ganz große Kurve übers Meer macht. Wenn der Wind und dann nochmal anfliegt auf den Flughafen. Und ich saß bei dieser riesigen Kurve, saß ich genau rechts sozusagen, also mit Blick auf die Stadt, und das Flugzeug hat sich so geneigt und ist halt einmal rund um die Stadt geflogen und ich konnte ganz New York sehen. Ich könnte das gerade nicht sehen, aber er macht gerade hier so einen Tanz wieder auf. Ja. Der Sonnentanz aus Yoga. Es war großartig. Aus dem Musical Yoga. Ja, ich hatte David Guetta auf dem Ohr und habe New York gesehen. Einfach, es war ein Traum. Es war ein absoluter Traum. Und dann, als wir geflogen sind, war ja Nacht tatsächlich, wir sind die Nacht durchgeflogen, und da saß ich auch nochmal am Fenster auf der rechten Seite und es war auch nochmal dieser Kreiselflug über New York, aber halt New York bei Nacht und das Lichtermeer und die ganzen Türme und die kamen immer näher und es war toll. Es kam, ich habe beim Anflug auf Deutschland habe ich Wagner gehört, den Walkürenritt, und es war wirklich, also ich dachte mir kurz so, AfD wählen kann man schon mal machen. Ist schon ganz geil, ist schon ganz geil, Deutschland zu sein. Ja. Wenn du Wagner im Anflug, vor allem, weil du, dir fällt, mir ist wieder mal aufgefallen, wie viele Windräder es hier gibt und wie wenig Windräder es in den USA gibt. Das ist richtig, ja. Und die machen da einfach richtig viel Strom, weil die andauernd an sind. Und dann fliegt man darüber, schwebt man weg und hört Wagner. Mach das mal. Platz Nummer zwei. Ja. Weiß ich nicht, aber Platz Nummer eins. Platz Nummer eins. Ich sage nur. Ich habe Diabetes, deswegen huste ich jetzt sehr viel. Hustet man beim Diabetes? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, ja. Man hustet Zucker, man hustet Süßstoff. Platz Nummer eins Bällchen. War natürlich S-Money. S-Money. Oh. They call me S-Money because I got the money. That might sound funny. They call but me it wasn't bling. Funny at all because I lost $5. They call me S-Money because I got a lot of bling bling. It might sound funny, but it doesn't, because I lost $5 at all. So tell me what happened, Mr. S. Money D. I already did that in our video podcast. Ja, aber mach's doch mal. Ich habe $15 an zwei Schwarze gegeben, Menschen. Die gesagt Hallo. Haben, danke, dass du mich erstmal ausreden lässt, obwohl ich schwarzer bin als Deutscher. Fand ich schon lustig, muss ich lachen, fand ich toll. Dann hat er gesagt, ich habe eine CD, möchtest du die mal hören? Ich dachte mir, wow, er schenkt mir eine CD, wer macht das in Deutschland? Hab ich noch nie eine CD geschenkt bekommen. Er hat gesagt, wow. Wie heißt du, Stefan? Oh, I'll call you S-Money. Ich komplett hin und weg, in den Augen verloren, dieses schwarzen Mitbürger mit seinen tiefschwarzen Augen. Ja. Keine Pupillen, einfach nur aber schwarze ist auch, Augen. Ist auch ein subtiler Trick, schon mal jetzt Geld anzusprechen, sodass du denkst, stimmt, ich habe echt eine Menge Geld. Er hat sich Geld. Aber ein bisschen lustig gemacht. Ich habe echt eine Menge Geld. Rückblickend eigentlich. Hätte man da schon schutzig werden können, als er sagt, du heißt S-Money. S, I will get you all my money. Du hättest schon schutzig werden können, als du angesprochen wärst und wir alle fluchtartig einfach weggerannt sind. Und dann kichernd in so einer Ecke von so einem Einkaufsladen stand, wo ich mir auch dachte, geil. Die hätten mich auch ernsthaft vergewaltigen können da auf der Straße. Ja. Die hätten mir das Portemonnaie zur Hand reißen können. Ihr hättet an dem Rand gestanden und dann hättet ihr mal bestimmt auch nachher euch ein bisschen geschämt dafür. Mhm. Naja, und dann habe ich dem Geld gegeben für sein Video, weil er sagt, er hat ein Video gemacht. Dann kamen 15 andere an, die gesagt haben, ja gut, dann wollen wir aber auch Geld haben. Da habe ich weil gefragt... So funktioniert es ja auch, ne? Wenn du Geld für ein Album ausgibst, kommen alle anderen Musiker mit Berechtigung dann zu dir und sagen, Drake Garvey. Ja, jetzt, dann will ich als Drake will auch Geld haben. Dann kommt so. David Guetta, dann kommt Justin Bieber. Leute, habe ich erstmal gefragt, habt ihr PayPal vielleicht? Weil ich dachte, ich komme mal schlau aus der Nummer raus. Nope. Ja, dann haben wir an sie. Dann ja, gib mir kurz dein Handy, damit ich ja, mal eintippen kann. Ich gesagt, nein, ich gehe jetzt los. Dann musste ich den anderen die CDs wieder geben. Durfte nur die CD behalten von dem, dem ich vorher $5 gegeben hatte. Und dann bin ich zu euch lachenden Wichteln. Wie hat dir denn das Album gefallen? Von diesem Original NY Rapper Dude. Von denen, wie ich erwartet habe, 15 Songs ist der eine, der drauf ist, ein Virus. Ja, aber der ist sehr gut. Geld überwiesen, aber der klingt echt toll. Hahaha. Wir haben den Computer gehackt. Idiot, Loser. Ja, ist ein guter Song. Ja, ist ganz geil. Das war toll, ne? In New York. Machen wir nochmal. Hättest du Lust, da zu leben eigentlich? Also jetzt vor allem danach sind die nochmal zu mir gekommen. Also ich bin da öfter lang gelaufen am Times Square. Auch um die zu provozieren, bin ich noch ein paar Mal lang gelaufen. Mhm. Und dann haben die gesagt, hier, got a CD, it's free. Und dann habe ich gesagt, nein, no, it's not. It's not free. Die können das ja anwerben, wie wir es bei mir auch gemacht haben, mit Wahrheiten. Aber mit so einer Lüge, das ist uncool. Das ist richtig uncool. Was auch uncool ist... Ist. Was? Wieso? Was das Ende der Folge. Ach so, ey, ist es? Ja. Guck mal, wie lange wir noch. Wow, die knackigste Abmoderation aller Zeiten. Ciao. An der Stelle. Ja, das war unser kleiner Ausflug nach New York. Wir haben bestimmt noch eine Menge zu erzählen und viel vergessen, dass wir in anderen Folgen nochmal anreißen. Habt ihr Fragen? Habt ihr Antworten? Wir sind mehr an Antworten als an Fragen interessiert. Habt ihr neutrale Sätze, die wir jeder was fragen, noch Ich glaube, wir sind der einzige Podcast, der mehr Fragen aufwirft, als die Zuschauer Fragen haben. Deswegen können wir auch kein FAQ machen. Wir beantworten uns mal Fragen vielleicht. Obwohl, eine Seite, wir haben ja noch ein bisschen was angeteasert, was diese Woche passiert ist. Denn das Schicksal des Podcasts stand auf Messers Schneide diese Woche. Ja. Denn eines Tages wuchen wir auf und stellten zu unserem aller Erschrecken fest, dass die Seite down war. podcast-ufo.fail. Ich habe dir erstmal eine SMS geschrieben, eine sehr schockierte, mit sehr vielen Großbuchstaben. Zurück kam nichts. Ja. Irgendwann am Laufe des Tages habe ich gefragt, übrigens, du weißt schon, das ist mir aber auch dann vergessen, habe ich dann gefragt, du weißt schon, dass unsere Seite down ist. Und dann kam, ups. Lass uns über Stefans SMS-Verhalten reden. Stefan schreibt sowas wie, Stefan sieht, dass die Seite down ist und schreibt, ist unsere Seite down? Wo die Antwort lautet, ja, schau nach, du Depp, ob die Seite down ist. Es ist eine wenn du mir sagen willst, dass die Seite down ist, dann schreib, hey, unsere Seite ist down. Nee, es ist aber da habe ich sofort keinen Bock mehr zu kommunizieren, wenn du schreibst, ist unsere Seite down? Wenn du es weißt, dass sie down ist. Ja, das ist eine Suggestivfrage. Ich will nämlich, dass du sagst, ja, sie ist down und ich werde es ändern. Dass du, während du die Antwort aussprichst, dir auffällt, dass du einen Fehler gemacht hast. Nee, da habe ich aber keinen Bock drauf. Weil der Fehler lag natürlich bei dir. Nein, überhaupt nicht. Nicht wirklich. Im Nachhinein überhaupt nicht. Wir haben dann nämlich, geistesgegenwärtig, haben wir unseren, erstmal muss man sagen, wir dachten erst, es liegt an einem anderen Problem, weil die Pufopedia ist auch down. Die Pufopedia aus einem Grund, weil sie überlaufen wurde von Bots. Der hat mittlerweile uns der Server-Hoster, also der komplett domainfactory.de, war anscheinend auf Messerschneide. Die ganze Existenz der Firma hat gewackelt, weil Pufopedia unterlaufen wurde, weil wir es verkackt haben, Administratorenrechte zu klären. Ich kriege ja immer, wenn da auf der Seite irgendwas nicht läuft, kriege ich eine Mail. Irgendwie so eine Fehlermeldung. Und es war tatsächlich auch in New York so, dass ich wirklich pro Sekunde bestimmt 5 bis 6 Mails bekommen. Würde ich. Pro Sekunde. Immer. Jede Sekunde habe ich 5 bis 6 Mails bekommen. Und irgendwann habe ich eine Mail von unserem Host bekommen, der gesagt hat, wir mussten leider diese Funktion abschalten, weil unser Server überlastet ist mittlerweile. Und einfach da, okay, cool, kann man auch man machen. Sieht das AKW neben Domain Factory nochmal richtig pumpen. Nochmal so ein paar Kohle, ein paar Uranstäbe einfach in den Schlot werfen. Ja, hast du gemerkt, dass AKW und Kohle nicht so ganz zusammengefasst. Auf jeden Fall haben wir uns gesagt, ja, ich kümmere mich drum, wissend, ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Auf jeden Fall haben wir jetzt angerufen und haben gesagt, hey, was ist da los? Unsere Seite ist down. Und dann das war echt unangenehm. Haben mit einem sehr netten Support, mit einem jungen Herrn von der Support gesprochen, das allerdings relativ unangenehm wurde, denn Er hat irgendwann gesagt, ja, der Grund für das Problem liegt in einer Tabelle, die sich nicht aufbaut, mit dem Namen. Und man hat echt gemerkt, es war ihm unangenehm, was er sagen wollte. Wir natürlich uns keiner Schuld bewusst. Ja, da baut sich eine Tabelle nicht auf, die heißt WP-Sex. Wie gut ist das denn? Das ist der beste Name einer Tabelle. Also WP steht für WordPress, unsere Seite steht ja WordPress. Aber es ergibt keinen Sinn, diese Datei existiert nicht, es gibt keinen Sinn, aber es klingt so lustig einfach. So dieses klassische, ja, meine Festplatte ist voll, was können Sie machen? Ja, dann sehe ich hier russenschlampen@aol.de hat hier 16 GB. Und das was? In der einfachsten Form, Sex, WP. Einfach nur Sex. Es ist nicht so wirklich unangenehm, nur so ein bisschen und die hätten sich mehr Mühe geben können. Es war nämlich, irgendwer hat uns gehackt und hat dann einen Beitrag erstellt mit WP. Wir wissen es bis heute nicht genau, was passiert ist, aber es ist auch ein mysteriöser Beitrag auf unserer Website erschienen, den nicht wir gepostet haben. Mit Inhalt Y einfach nur. Ja, und WP-6. Das ist wirklich lustig. Ja, dass er auf seinem Bildschirm hatte, dass er zwei Dödel rufen an, die irgendwie am Kichern waren. Und dann eine Tabelle mit dem WP-6. Ja, vor allem, ich stelle mir vor, der scrollst du durch alle Dateien überall wunderbar, gut, nur bei einem ist ein riesiger roter Balken, so Achtung, Gefahr überlastet, WP-6. Einfach die beiden, wir kichern den Jungfrauen am anderen Ende so, hihi, was? Das können wir uns. Aber das ist Stromberg so, was? Das kann ich mir doch überhaupt nicht vorstellen. WP-6? Das ist aber. Das darf man ja nicht. Diese Tabellen soll man ja auch gar nicht öffnen. Die klassischste Ausrede so, nö, das muss ein Hacker für uns erstellt haben. Das habe ich denn gesagt. Habe ich auch gesagt, es wäre super, wenn sie das wieder hinbekommen könnten. Wir machen einen Podcast und das ist alles ziemlich tragisch. Ja, auch gut, und er hat gesagt, kein Problem auf diese Frage. Dieses hochrationale Technikgespräch bringt Drama Stefan plötzlich eine andere Ebene rein. So, ja, das wäre echt tragisch, wir haben da seit Jahren dran gearbeitet und wir haben 2 Hörer und einer davon ist ziemlich uncool. Aber er meinte, er hätte auch einen Blog. Auch einen Blog, ja. Da war das Gespräch kurz davor abzudriften in, und wie heißt dein Blog so? Und was machst du da? Ja, mein Katzenfutter.org. Judenschlampen. Ja, nicht so wichtig. WP-Sex heißt mein Blog. What? Oh mein Gott, gotcha! WP.sex. Aber echt seltsam. Ich habe kurz ein anderes Bild im Kopf gehabt, als irgendwie gesagt, dass man da das eine Tabelle leuchtet. Und zwar, der Serveranbieter muss ja geguckt haben, okay, wir sind, alle unsere Server sind überlastet, alle unsere Seiten sind down, wir sind für die meisten im Internet verantwortlich, wo liegt das Problem? Und die suchen und suchen und suchen und dann einfach so eine dusselige Pufopedia. Was ist das überhaupt? Was ist eine Pufopedia? Was soll das? Wir schauen mal drauf. Stefan Schwier! Nein, und wir müssen jetzt Feedline at Punchline eine Mail schreiben, dass unsere Existenz bedroht ist. Es ist ein verdammter Scherz. Wo ist die Kamera? Das ist der genialste Hacker, den ich je gesehen habe. Feedline at Punchline.de. Schnitze mir wow. Mit einem Stück Butter vorm Rechner einfach. Klick einfach. Adminrechte brauche ich nicht. Wollen Sie die Seiten löschen können? Nee, passt Admin, schon. Kein das Wort kenne ich nicht. Das war schrecklich. Also für alle, die heute diese Woche gebankt Geburtstag haben. Happy Birthday. Happy Birthday an unserer Stelle. Ein besonderer Gruß geht raus. Stefan, du hast noch ein paar Patreon-Nachrichten vorbereitet, die wir vorlesen können. Wir haben keine bekommen, glaube ich. Weiß ich nicht. Aber keine falls Ahnung. Ihr erwähnt werden möchtet am Ende der Folge, die eh keiner mehr anhört, dann könnt ihr jetzt über Patreon spenden. Ansonsten wünschen wir euch eine ganz fantastische Woche. Falls wir wieder mal down sein sollen, seid euch gewahr, wir kämpfen für euer und unser Recht. Man sagt, glaube ich, nicht, niemals in man sagt nicht, die Seite ist down, man sagt, die Seite hat Trisomie 21. Kleiner Gag am Ende. Ciao! Bis dann, macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal.